Oha, das war ein Knall. Was völlig untertrieben als Reaktion ist. Ja. Was ich einfach groß den ganzen Film über toll finde, diese untertriebenen Reaktionen. Okay, Pro. Es läuft. Wir müssen einfach loslegen. Wir haben uns jetzt 2 Stunden lang Zitate um die Ohren gehauen, damit wir diesen Podcast nicht machen. Ich will nicht! Johannes, ich will nicht! Wirklich nicht! Röhrig. Okay, wir brauchen also Folgendes. Wir machen heute Vanne. Wir haben Saft hier. Wir haben Saft hier. Das Wirkstoff. Ist Wirkstoff von der Firma Vanne. Keine Ahnung. Ist das von Flensburg? Nee, das ist... Ist das in Flens? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, das ist einfach Merchandising-Produkt Prösel. Copyright Prösel, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Wir trinken heute keinen Tee zu unserem Podcast, ne? Wir trinken Böckstoff. Wir reden nämlich über Werner Beinhardt. Und ich werde jetzt nicht mehr im nordischen Dialekt reden. Und ich glaube, ich werde immer mal wieder reinrutschen. Ja, das kann auch passieren bei mir. So, Leute, wir haben genug Spaß gehabt. Wir sind hier zum Ernst da, ja? Wir richtig arbeiten und mal los. Und damit wir euch ein bisschen näher bringen, was also, hier Werner zu bieten dann hat. Dann lass uns doch erstmal einfach stilechtes Bier aufploppen. Okay, du als erstes. Oh, okay, Moment. Ich schüttel meins mal kurz. Das war gut. Prost. Auf echt die Scheiße. Werner Beinhardt, ein Film unserer Kindheit. Johannes hat ihn vorgeschlagen, gleich zu meiner Ehrenrettung. Johannes hat gesagt, heute machen wir mal Dead Rock. Also die Sache ist die, wir sind ein sehr sophisticated Podcast normalerweise und ich hatte die Schnauze voll. Ich habe gedacht, nee, das also irgendwie, wenn wir die ganze Zeit nur das siebte Siegel besprechen. Schluss mit die Kunstkacke. Ich weiß nicht, warum ihr eingeschaltet habt. Vielleicht seid ihr hier, um 2 Dudes dabei zuzuhören, wie sie sich Zitate um die Ohren schmeißen. Dann hoffentlich enttäuschen wir euch, weil das wollen wir nicht die ganze Zeit machen. Sondern wir wollen uns tatsächlich einigermaßen ernsthaft Werner widmen und gucken, was er zu bieten hat und was er nicht zu bieten hat und was er diesem Land angetan hat. Also beziehungsweise Gutes angetan hat, das klang so negativ. Ja, Werner selbst, ich weiß nicht, wie ist deine Geschichte mit Werner? Wie hast du Werner kennengelernt? Also, ich glaube, am meisten wurde mir Werner um die Ohren gehauen von meinem Onkel, der bis heute immer wieder sagt, ja, heißt leck mich am Arsch. Ich glaube auch, dass das in sehr viele Familien Einzug genommen hat. Es war so ein Onkel-Ding, ne? Irgendwie schon. Und ich glaube, dass ich das von meinem Onkel an auch, also dass ich das irgendwann sehen konnte und das irgendwie mir gezeigt hat und ich das als Kind massiv lustig fand und natürlich bei weitem nicht alles verstanden habe. Aber damit kommen wir schon zu einem ganz wichtigen Punkt. Du kennst Werner auch durch den Film, nicht durch die Comics. Tatsächlich. Was anscheinend gar nicht so leicht war, um diese Comics drumherum zu kommen, weil das war zwar Geheimtipp in Anführungsstrichen, aber dann so geheim auch nicht mehr, weil der wahnsinnig viele Exemplare verkauft hat, ohne Verlag, bis dann der Verlag irgendwann gegründet wurde und er dann wirklich offiziell in die Läden gekommen ist. Aber viele Läden haben sich am Anfang geweigert, haben gesagt, nein, wir legen da, so einen Schund legen wir nicht in unsere Auslagen. Na, ich glaube, ganz wesentlich ist, wir beide sind nicht norddeutsch sozialisiert. Ne? Werner war eigentlich so ein norddeutsches Phänomen. Ja, mein Onkel ist norddeutsch. Ja, daher wird es kommen. 1981 ist der erste Comic erschienen von, um den Namen nochmal zu sagen, weil der Name wirklich schön ist, Rötger Feldmann, auch Prösel genannt. Rötger Werner Feldmann, beziehungsweise Wilhelm Werner Feldmann oder so. Der Werner eigentlich so ein bisschen an sich selbst angelehnt hat. Ja. Irgendwie so das, was er gerne wäre, wobei Werner ja auch schon so ein bisschen das ist, was er gerne wäre. Also Werner wäre gerne mehr, als er eigentlich ist. Das ist es halt irgendwie, das finde ich eine schöne Doppelbödigkeit, die da drin steckt, weil man hat schon das Gefühl, dass Röttger sich das sehr stark an sich anlehnt, aber eine Wunschversion von sich nicht im Sinne von, ich bin jetzt Superman, sondern eine Wunschversion von sich, ich bin besonders schlagfertig oder so. Ja, ich bin ein Chopper, der gerne Superman wäre oder ich bin ein Chopper, der gerne mehr Rocker wäre. Ja. Es ist halt, ich kenne mich überhaupt nicht so aus mit dieser ganzen Szene, mit dieser Motorradszene. Ja. Aber offensichtlich gibt es ja einen starken Unterschied zwischen den Rockern und den Choppern, die mit so ihren selbstgebauten Motorrädern rumfahren und die dann auch sowas raushauen wie, wir radern easy über Berg und Tal, stoppen kann uns nur ein Begrenzungsfall. Die aber jetzt nicht so in kriminelle Machenschaften verstrickt sind. Nein. Und sich auch nicht mit anderen Gangs prügeln, sondern einfach Bock drauf haben, so ein bisschen halbstark einfach durch die Straßen zu düsen. Brösel hat mal in einem Interview gesagt, weil alle immer gedacht haben, naja, und dann sind sie so halb kriminell oder so, oder diese ganzen Biker-Leute und die Polizei, und die werden ja immer Bullen genannt und so, und das hat doch bestimmt irgendwie eine negative Konnotation. Und Brösel meinte, ach, Polizei brauchst genauso wie die Rocker, die brauchen ja alle ihren Job. Und so, die machen sich gegenseitig sozusagen Arbeit, ist schon okay, so in der Art. Was ich ganz lässig fand. Und das, was gezeigt wird an Aktionen, die man kriminell nennen könnte in dem Film, ist ja auch wirklich harmlos. Also es geht einfach nicht um eine Darstellung vom Rockermilieu, sondern es geht um diese norddeutschen Jungs, die definitiv irgendwie halbstark sind. Ja. Und da sind ja auch ein paar kräftigere Kerle dabei. Werner ist offensichtlich eher so einer von den etwas kleineren, etwas mächtigeren. Ja, ja. Er ist 17. Von den Typen. Und die halt rumfahren und die halt auch ein bisschen Scheiße bauen und Bier trinken dabei und aber einfach Spaß haben. Und es ist halt, es bewegt sich halt doch in so einem gewissen, ich will mal sagen, biederen Rahmen. Wie sich so halbstarke Jungs ihr Revoluzertum vorstellen. Jetzt ist Werner tot. Plor hat's gesagt. Ihr habt es im Podcast zum ersten Mal gehört. Werner bewegt sich in einem biederen Rahmen. Widersprich mir. Naja, die Sache ist die, was ich ganz, ganz, ganz toll finde an Werner ist, dass er so eine ironische Überhöhung hat und deswegen sich natürlich irgendwie auch in diesem biederen Rahmen bewegt, weil er ja zwar gerne was wäre, aber sich der Comic so wahnsinnig bewusst ist dessen, was da für Grenzen drinstecken, was Werner kann und was nicht und was er gerne wäre und was er eben nicht ist, dass das irgendwie geil ist. Und dieser biedere Rahmen hängt natürlich auch damit zusammen, womit er sich auseinandersetzt, ne, mit diesem biederen Leben auch der Deutschen, also die Kunden sind ja, ne, Frau Hansen und so, das sind ja alles biedere Leute. Ja. Und deswegen bewegt er sich natürlich in diese Mühe und kann dem auch nicht wirklich entfliehen. Ja. Das deutsche Spießbürgertum kriegt bei Brösel auf jeden Fall einiges ab. Aber wir sind beide keine Experten, was die Werner Comics betrifft. Das muss man sagen, ja. Das heißt, wenn ihr jetzt eine massive Kontextualisierung erwartet, die werdet ihr hier wahrscheinlich auch nicht kriegen. Wir werden auch nicht zumindest nicht viel über die anderen Werner-Filme reden. Nee. Sondern wir werden uns wirklich um den Klassiker kümmern, den wahrscheinlich die meisten Leute, die irgendwie Anfang der 80er, Ende der 70er geboren sind, mitgekriegt haben, der Anfang der 90er ein riesiges Ding war, ne? 1990, der war ein großer Erfolg. Absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, es hat auch vieles dazu getan, dass die am Anfang in den Läden gesagt haben, nee, sowas legen wir uns nicht in die Auslage. Weil das so ein Underground-Feeling mit sich brachte. Sobald die irgendwie gesagt hätten von Anfang an, ja, naja, dann legen wir das hier so hin und mal gucken, wer es kauft. Wahrscheinlich hätte es gar nicht so schnell irgendwie reißenden Absatz gefunden. Ja, was verboten ist, das ist das Verlockendste, ne? Und gerade in dieser Szene natürlich, ne? Man hat das Gefühl, so einer Untergrundkultur beizuwohnen und dann irgendwie dabei zu sein und mitteil zu sein. Aber jetzt ist der Film ja auch irgendwie in einem Rahmen entstanden, der jetzt nicht unbedingt schreit, Subkultur, Nischenkultur, Gegenkultur, sondern es ist eine Bernd Eichinger Produktion, das und steht am Anfang von einer ganzen Reihe von erfolgreichen deutschen Filmen, die meiner Meinung nach zu den schlimmsten Filmen der deutschen Filmgeschichte gehören. Das habe ich das letzte Mal schon so ein bisschen angeteasert, dass ich kein großer Bernd Eichinger-Fan bin. Zumindest was sein großes deutsches Kino in den 90ern betrifft. Aber die waren wahnsinnig erfolgreich, 5 Millionen Zuschauer und unglaublich, so. Unglaublich, ne? Also es ist wirklich krass gewesen. Es war eine Zeit, in der der deutsche Film wirklich geboomt hat und vor allem der deutsche Film im Hinblick auf Komödien. Ich habe das Gefühl, so in den 90ern das ist ja auch die Zeit, in der Til Schweiger zum Beispiel groß geworden ist, Manta Manta zum Beispiel, um einen zu nennen, sind unglaublich viele so sehr alberne deutsche Komödien entstanden. Das war die Zeit von Til Schweiger, Tom Gerhardt und den Doofen. Und es gab so eine neue Form von Klamauk, die ein bisschen derber und ein bisschen härter war als das, was Otto in den 80ern gemacht hatte. Aber daran auch ziemlich gut anschlussfähig. Ja, sehr anschlussfähig, und muss man schon sagen. Und die dann plötzlich auch, also ich meine nicht plötzlich, weil im Kino hat Otto ja auch schon extrem gut funktioniert, die im Kino extrem gut funktioniert hat. Und Bernd Eichinger war da halt voll mit drin. Ne? Der hat das Zeug alles produziert. Der hat in den 90ern hätte diese Art von Komödien reiheweise wegproduziert. Und Werner war aber so ein bisschen auch fast schon sowas wie der Anfang von allem. Also nach 1991 kam erst Manta Manta, ne? Also ich hab Werner immer so direkt da rein mit in die Mitte verortet, aber Werner ist wirklich so der Anfang ganz schrecklich, dieser Filme von Bernd Eichinger. Und wir können gleich nochmal zu Bernd Eichinger zu sprechen kommen, dass er wirklich viel Gutes für den deutschen Film gemacht hat. Ja. Aber dieser Komödien von Bernd Eichinger, die für mich mit so die schlimmste Ausgeburt des deutschen Kinos und des 90er-Jahre-Kinos sind. Tut mir leid, um es mal so ganz knallhart zu sagen. Na, ich habe das Gefühl, dass Bernd Eichinger so ein bisschen seine neu gewonnene Macht ausspielen wollte. Er hat ja Konstantin-Film, glaube ich, damals übernommen. 78 hat er das gekauft und da hat er ja auch hochwertige Produktionen produziert erstmal mit der neuen Konstantin. Ja. Der Christiane F. war so sein erstes wirklich großes Ding. Und das ist ja voll durch die Decke gegangen, auch ein großer internationaler Erfolg. Ja. Auf jeden Fall auch ein spannendes Stück deutsche Filmgeschichte, finde ich. Ich habe den irgendwann vor einem Jahr mal wieder gesehen. Ja. Und dachte so, uff, ist nicht so 100% gut gealtert, aber so ein paar Sachen sitzen immer noch und man versteht, dass der damals funktioniert hat, so in seiner Ästhetik und in seiner Atmosphäre. Ja. Und dann aber auch so große Produktionen wie die Unendliche Geschichte 1984. International, aus verschiedenen Ländern Gelder, aus verschiedenen Ländern Leute an der Produktion beteiligt oder auch Der Name der Rose, also wirklich große Produktionen. Ja, er hat also auch geschafft, wirklich international Leute zusammenzubringen und große Ideen umzusetzen. Aber dann fangen halt auch schon irgendwann die 90er an. Und dann kommen wir zu der Zeit von Manta Manta, der bewegte Mann. Das Super-Vibe. Ballermann 6. Du versuchst mich zu schockieren, Plor. Aber nein, ich sag das mit allem Respekt vor Bernd Eichinger, aber das war wirklich eine schlimme Zeit für den deutschen Film. Ja, aber also die Sache ist die Leute sind reingegangen. Die wollten das irgendwie sehen. Es ist natürlich dann Hen oder Ei, wenn er bessere Filme gemacht hätte, wären auch mehr Leute reingegangen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die Leute wollten es sehen. Ja, aber das ist kein Qualitätsmerkmal. Nein, das ist nicht. Ist es nicht. Ist es nicht. Es ist halt auch so, es ist so eine spezifische Art von Humor. Und ich habe das Wort Bieder schon mal benutzt. Vielleicht werde ich das Bieder noch ein paar Mal benutzen in dieser Episode. Okay. So eine Art von biederem deutschen Humor, der sich aber versucht durch Vulgäres, durch Obszönes, durch einfach nur albern Infantiles irgendwie als Nichtbieder darzustellen. Lass uns mal von Bernd Eichinger ein bisschen weggehen. Der hat viele tolle Sachen gemacht, der hat auch viele schwierige Sachen gemacht. Und wo Werner einzusortieren ist, das können wir ja mal ein bisschen sortieren, ein bisschen schauen. Deine Geschichte mit Werner war auch Kindheit und so? Ja, ich habe den Film als Kind gesehen und ich fand ihn als Kind total geil. Ich habe ihn geliebt als Kind, war echt, super wirklich? Witzig. Ja, ich fand den total witzig, den Film. Ja. Und ich mache ja immer ganz gerne mal so den Sohn-Test. Mein Sohn ist ja jetzt 7, wird bald 8. Ja. Und dem habe ich so die Marktszene vorgespielt, wo ich dachte, das ist so ein No-Brainer. Mhm. Da liegt der lachend auf dem Boden. Ist alles drin, was einem Kind gefällt. Ich habe mich noch nie so alt gefühlt in meiner ganzen Vaterschaft. Nein, wirklich? Er hat mich wirklich angeguckt mit einem fragenden Blick. Und in diesem Blick steckte, alter Mann, über sowas habt ihr damals gelacht. Deine Zeit ist vorbei, pack ein. Oh, ich muss erstmal runterschlucken. Ich habe gerade Bergstoff im Mund gehabt. Aber es ist ja wirklich, das ist ja traurig. Es ist voll traurig und es hat mich wirklich fertig gemacht, weil ich dachte, okay, der Film ist alt, aber das ist eigentlich so ein Humor, der total bei Kindern ziehen müsste. Ne? Es ist albern, es ist laut, es ist wild. Es ist Slapstick. Es gehen Sachen kaputt. Ja. Und dazwischen wird nochmal gekotzt und ein bisschen Kacke vergossen und das muss eigentlich voll ziehen. Aber nein, er hat mich angeguckt mit einem Blick, der wirklich einfach nur sagte, nee, das ist es nicht mehr. Okay, das ist vernichtend. Na gut, da muss ich erstmal drüber wegkommen. Und vielleicht ist es das auch ein bisschen, deswegen habe ich Dead Rock gesagt. Werner ist auch so ein bisschen der Dead Rock des deutschen Films. Oh Gott. Gut, okay, wir haben uns hiermit öffentlich geoutet. Wir sind also alte Dads, die einen Humor gut finden, der längst out ist. Die Frage ist allerdings, finden wir all diesen Humor irgendwie cool? Frage ist also, kann man darüber heute noch lachen oder nicht? Sind die Sachen schlecht gealtert oder gut gealtert? Und ich würde sagen, es gibt für beides Argumente in verschiedenen Phasen dieses Films. Auf jeden Fall. Vielleicht, bevor wir reinspringen in den Film, und es ist ja ein Film, bei dem es total Sinn macht, sich so die einzelnen Episoden anzuschauen, weil er sehr episodisch ist. Ja. Sagen wir mal was zur grundsätzlichen Struktur. Weil was Bernd Eichinger mit diesem Film macht, beziehungsweise was, um zumindest die Namen auch noch zu nennen, was Regisseur und Drehbuchautor, nämlich Niki List, der für Realfilm verantwortlich ist, Gerhard Hahn und Michael Schark, die für Animation verantwortlich sind und Ernst Karl, der das Buch geschrieben hat. Was die mit dem Film machen ist, wie die Liste an Namen schon ersichtlich macht, eine Mischung aus Real- und Animationsfilm. Sie haben nicht einen reinen Zeichentrickfilm aus den Comics gemacht, sondern sie haben das Ganze eingebettet in eine Metafilmhandlung, in der es darum geht, dass Brösel, der sich selbst spielt in diesem Film, den Auftrag hat, einen Werner Kinofilm zu produzieren. Du hast gesagt, spielt. Er spielt sich selber. Ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und er soll einen Werner-Kinofilm produzieren und es fällt ihm aber ziemlich schwer. Ja. Deswegen hat er gleich am Anfang auch diesen Albtraum, der gleich so das erste große Drittel des Films einnimmt oder Viertel, wo er gefangen ist bei einem König und den zum Lachen bringen soll und das versucht mit seinen Werner-Animationen, aber es funktioniert nicht. Und das geht nahtlos über in die Handlung, wo der König jetzt ein Filmproduzent ist, der Werner auf der Tasche sitzt und sagt, du musst jetzt das abliefern. Und Brösel versucht verzweifelt, diesen Film zu verwirklichen. Und immer wieder, wenn er Ideen hat, sehen wir eben diese Zeichentrick-Szenen. Damit wäre auch eigentlich alles gesagt, ne? Wir haben Zeichentrick-Sequenzen, die eine Ausrede brauchen, um gezeigt zu werden. Weil es im Grunde nur die in Bewegung gesetzten Comics von Brösel sind. Ne? Also die hängen nicht wirklich zusammen in der Form. Ja, es sind Episoden, aber es ist natürlich auch, Werner ist natürlich auch ein episodischer Comic. Also es ist auch schwierig, aus so etwas eine große Filmhandlung zu machen. Das ist eine Schwierigkeit, mit dem alle Verfilmungen von solchen Dingern konfrontiert sind. Und die meisten kriegen es auch nicht auf die Reihe, eine Handlung rauszumachen. Insofern ist erstmal die Idee zu sagen, wir versuchen es gar nicht erst. Wir haben hier Comicstrips. Ja. Wir wollen daraus keinen Langfilm machen, sondern wir wollen die Comicstrips in ihrer Einzigartigkeit irgendwie behalten. Ja. Ist erstmal keine schlechte Entscheidung. Ich finde die Entscheidung auch nicht schlecht. Die anderen Werner-Filme haben es nicht so entschieden und die sind auch schwieriger dadurch. Ja. Also schwerer zu konsumieren und auch dramaturgisch schwieriger. Denn auch hier, wie auch in gedruckter Form, sind Comics durch ihre kurze Eskalationseinheit, die sie immer haben, sehr charmant. Wenn man sich ganz am Anfang das Fußballspiel anschaut, dann geht der schnell rein. Der Kommentar ist super schnell und super snappy und dann geht der Ball auf den Markt und es eskaliert einfach wahnsinnig schnell hoch. Und am Ende weiß man auch nicht, was da noch kommen sollte, außer eben den Schnitt raus in die Realverfilmung. Die Geschichte ist eigentlich erzählt damit. Das ist ein kurzes Segment. Wir erleben den Marktplatz. Werner bringt den Marktplatz durcheinander, indem er einen Fußball reinwirft und das Ganze wie ein Fußballspiel kommentiert. Ich habe gesagt, das war die Szene, die ich meinem Sohn präsentiert habe, weil ich dachte, die ist einfach, die funktioniert instant und die funktioniert immer noch. Für mich offensichtlich. Nicht für die jüngere Generation. Ich fand diese Szene wieder sauwitzig. Es war natürlich auch viel Nostalgie und rosarote Brille. Aber ich saß da und musste viel lachen. Und liegt aber auch tatsächlich daran, ich sag nachher noch ein bisschen mehr zu der Mischung aus Real- und Zeichentrickfilmen, die wir sehen, dass ich den Anfang grundsätzlich, es startet ja nicht mit der Marktszene, sondern es startet mit dieser Märchenszene, unglaublich gut finde. Dieser Anfang hat ein krasses Tempo, weil es auch so einfach bekloppt ist. Wir haben dieses Märchensetup, dunkel im Wald, der Pfarrer sieht Rumpelstilzchen, wie es da tanzt. Und dann kommt der Bruch mit dem Vorspann. Mhm. Und wir sehen diesen Vorspann mit dem großartigen Torfrock-Song Werner Beinhardt. Ja, ja, ja. Dem Titelstück, das einfach super da reinpasst. Wir haben in dem Vorspann eine, ich nenne es mal eine Kuharsch-Transition. Ja, stimmt. Beste Blendtechnik ever. Ja, das stimmt. Und dann haben wir kurz diese Kinoleinwand und dieses Bescheid und gehen in diese Marktszene und es funktioniert, weil es einfach sauschnell ist und weil du einfach nur denkst, was rollt da über mich rüber? Es ist wirklich so, der rollt ja mit seinem Motorrad quasi über dich rüber. Er rollt mit dem Publikum. Mit dem Song und dann geht das los und man geht in diese Fußball-Marktszene rein und denkt sich, okay, wenn der ganze Film jetzt so weiterläuft, dann habe ich Spaß, bis es nicht mehr geht. Man hat das Gefühl, man wurde von einer Chopper überfahren. Ja, genau. Aber es ist okay, weil man genug Bier dabei gekriegt hat. Also es ist wirklich ein lustiger Anfang. Und es ist natürlich total gaga und total albern. Also diese weil diese Szene ja auch überhaupt nicht da reinpasst. Man weiß überhaupt nicht, was das soll, wenn da diese Fahrer-Märchen-Szene gezeigt wird, die mit nichts zusammenhängt. Aber dann wirst du auch schon überrannt mit diesem wirklich geilen Vorspann, der echt auch super animiert ist. Aber man vergisst den ganz am Anfang, denn die erste Szene vergisst man dadurch auch, weil sie wirklich keinerlei Anbindung hat. Man hat nichts, woran man sich festhalten kann und sagen kann, deswegen gab es diesen Priester da oder deswegen gab es Rumpelstilzchen da. Das kommt halt später erst irgendwann noch. Aber selbst da denkst du, was für eine Verbindung hat das mit der ersten Szene? Was soll das? Was hat was mit was zu tun? Ja, ganz viel. Aber es ist halt einfach dieser Banger dann, diese Marktszene, die sau lustig ist. Das ist wirklich krass. Also ich war wirklich davor gesessen und ich habe wirklich damit gerechnet, dass es mich nicht mehr so von Socken haut. Aber an der Stelle war ich noch wirklich so guter Dinge und habe gedacht, meine Güte, was für eine geile Animation, was für eine geile Kommentatoren-Sache, was für ein geiler Synchronsprecher. Ja. Der macht das so gut. Und das ist der Sänger von Torfrock. Ja, das ist der Sänger von Klaus und Klaus. Um das noch dazu zu sagen, wir haben, im Deutschen ist das so toll, im Deutschen ist Rock und Schlager einfach eins ganz oft. Also zumindest, wenn wir uns in diesem Mainstream-Milieu bewegen. Und es ist, wir hören hier den an der Nordseeküste, ne? Klaus. Ja, okay. Okay, ja. Das ist der Sänger von Torfrock und der hatte eben halt auch Schlager gesungen. Und der hat diese Stimme, finde ich, so auf den Punkt und der ist auch durchgängig, wenn der irgendwie, der macht ja die ganze Zeit Werner und der hat sonst nichts gemacht als Synchronsprecher. Der hat keinerlei Erfahrung als Synchronsprecher gehabt. Der hat dann später noch irgendwas Kleines irgendwo gesprochen, ich glaube bei der Sendung mit der Maus oder sowas. Er ist kein ausgebildeter Schauspieler oder sowas und ich finde das so beeindruckend, wie gut der das macht, mit welchem Tempo der das macht, mit was für Subtext in dem Tempo mit reingehauen. Ich finde das ganz, ganz großartig. Ist schauspielerisch sehr, sehr gut. Klaus Büchner hat eine tolle Stimme. Er hat Werner die ganze Zeit gesprochen. Er hat ewig mit Torfrock Musik gemacht. Das ist überhaupt nicht mein Genre, ja. Aber ich kann absolut schätzen, wie die Musik in den Film reingebracht ist, ja, gerade absolut. In diesem Vorspann. Und ja, natürlich ist es ein alberner Torfrock-Song, ne? Es ist so ein nordischer Rocksong mit so Schlager-Atmosphäre und es ist ein direkter Ohrwurm, es ist halt einfach ein Pop-Hit. Ja. Aber das zieht, das funktioniert einfach. Weißt du, dass die Ärzte das machen sollten eigentlich? Die Ärzte sollten den Titelsong machen. Das Ding ist, da waren sie gerade getrennt. Da hatten sie sich gerade so mal, jetzt wollen wir nicht mehr, keine Chance, ich habe keine Lust mehr. Und dann haben sie sich gerade getrennt und dann, ich glaube, Bela hat sich dann zusammengesetzt mit, oh Gott, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls haben die eine Version versucht, aber die ist durchgefallen. Ja, Gott sei Dank. Weil Torfrock passt natürlich viel besser da drauf als die Berliner Ärzte. Total. So großartig dieser Anfang ist, dann beginnt der Downfall des Films. Wollen wir schon in den Downfall rein? Ich weiß nicht. Ich will noch ein bisschen darin mich suhlen, dass dieser Ball so schön hin und her geht, dass selbst der Blinde, wo ich oft sage, die Blinden werden so schlecht dargestellt, zum Beispiel bei Night on Earth, was ein völlig anderer Film ist, aber da haben wir gerade eben erst eine Blinde besprochen. Das fand ich so eine schlechte Darstellung. Und hier ist es so egal, da geht's nicht darum. Da ist es einfach nur Spaß. Das ist einfach eine Comic-Karikatur. Und dann hat er irgendwie Spaß mit dem Fußball und kickt ihn weiter. Irgendwie finde ich hier gerade, können wir die ganzen guten Sachen einmal praisen noch. Zum einen die Sprüche, zum anderen wie viele Flaschen verbraucht er, bevor er einmal überhaupt trinken kann, ne? Wie die Geier, würde ich gerade sagen, aber wie die Vögel, die da auf dem die Dach Möwen. Sitzen und gucken und Spaß haben und Popcorn reinholen und trinken. Und es ist wirklich, die haben so viele schöne, blöde Ideen da drin. Es ist alles komplett drüber, aber das macht die Szene auch toll. Es ist wirklich toll. Und sie haben auch einfach wunderbare Möglichkeiten gefunden, diese Fußballmetaphorik auf dieses Chaos am Markt anzuwenden. Und dann auch ganz viele kleine, und das sehen wir auch in der realen Version und in den anderen kleinen Vignetten noch ganz viele Hintergrundideen. Allein wie die Vögel sich am Ende ihre Wetten auszahlen. Ne? Hier, ich habe gewonnen, also kriegst du jetzt Geld und ich krieg Geld. Das sind so ganz viele süße, ganz kleine Ideen, die im Hintergrund, wo man auch vielleicht mal zwischendurch Stopp machen muss, um rauszufinden, was da noch an Easter Eggs drin steckt. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Okay, kommen wir zum Downfall. Also, wir sind in dieser Traumwelt und wir springen auch gleich wieder in das nächste, in die nächste Episode, nämlich wenn der König soll zum Lachen gebracht werden und ist überhaupt nicht begeistert. Ja. Und deswegen kommt der Berater auf die Idee, naja, dann spielt er ihm mal kurz was vor, was uns zeigt, wie Werner sich entwickelt hat. Das heißt, eine Szene beginnt damit, dass die Steinzeitmenschen das erste Bier aufmachen und dann das erste Wort sprechen, was natürlich ein Rülpser ist. Mhm. Ich dachte, du machst das jetzt, Plor. Nein. Okay, gut. Dann werde ich auch drauf verzichten. Ich kann tatsächlich echt nicht gut auf Kommando rülpsen. Das ist der Urlaut der Menschheit. Vielleicht hat er so gerecht damit, aber es ist nicht gerade tasteful. Aber der ganze Film basiert nicht unbedingt darauf, dass er besonders guten Geschmack hätte oder so, ne? Nee, aber es ist auch einfach nicht witzig. Ja, okay. Und dann wird halt gezeigt, wie Werner zum großen Erfolg wird. Und alle Kinder heißen Werner und die Kinder lernen Norddeutsch in der Schule und müssen die Werner-Sprüche aufsagen, die an der Tafel stehen. Und was ich auch einen ziemlich lamen Teil finde, muss ich sagen, weil der irgendwie zündet denn nicht so. Es gibt so, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich vorher die Werner-Comics nicht verinnerlicht habe und auch nicht der große Fan war. Und, und wenn man vielleicht als großer Fan da reingeht zum ersten Mal 1990 und dann das Gefühl hat, wow, okay, geil, krass, jetzt haben sie einen Film gemacht und natürlich kennen alle in meinem Umfeld Werner, dann macht diese Szene viel mehr Sinn. Aber so denke ich, naja, weiß nicht, das könnte eine wirkliche Legende vielleicht machen, aber jetzt so ist das so raufgestülpt. Es ist vielleicht ein bisschen Fanservice, ich habe es vor allem als Lückenfüller wahrgenommen. Der Film ist voller Lückenfüller. Die müssen irgendwie ihre anderthalbstündige Zeit fertig kriegen, vollkriegen. Ja. Ja. Und dann wird das halt vollgepfropft damit. Das Problem ist, dass es dann halt auch so nahtlos übergeht in den ersten Auftritt von Brösel. Du hast schon so ein Fragezeichen gesetzt bei Spielt Brösel. Brösel stolpert durch diesen Film. Brösel sieht die ganze Zeit aus, als wäre er auf Standby. Er hat irgendwie Windows-Betriebssystem und ist abgestürzt und sitzt jetzt einfach da und wartet, dass es vorbei ist. So sieht er aus die ganze Zeit. Meinst du, Bernd Eichinger hat ihn gezwungen, damit zu spielen? Er hat überhaupt keinen Bock da drauf? Ich weiß nicht, es wird so oft so gesagt, dass Brösel so ein großes Ego hatte und gesagt hat, er muss das machen. Aber ich glaube eigentlich auch eher, dass Brösel gesagt hat, naja, wenn die jetzt alle sagen, dass das so muss, dann muttert, ne? Dann mache ich das. Was soll's? Aber er fühlt sich nicht wohl. Nee, und er ist auch wirklich, er wirkt einfach nicht, als ob er vor die Kamera gehört. Überhaupt nicht. Nein. Es ist wirklich schlimm und er ist ja Gott sei Dank nicht so viel zu sehen, aber er ist trotzdem halt eine zentrale Figur, weil seine Geschichte erzählt wird. Und er reist gar nicht mit und das ist eigentlich wichtig, weil ich ja mit ihm mitleiden soll. Ja. Yeah. Aber es interessiert mich null, was mit diesem Typ passiert. Ja, und jede Reaktion, wie er auf den König reagiert, ja. Diese Geräusche, er steht da, macht komische Geräusche und guckt merkwürdig. Ja. Es ist so nichtssagend. In diesem Moment bin ich eher beim König und bei seinem und bei seinem Hofdiener. Ja. Als bei diesem Comiczeichner, der da irgendwie steht. Soll das eine Otto-Parodie sein, die da durch das Bild wackelt nochmal? Aber natürlich. Nein. Otto wird geköpft in diesem Film. Ja, aber es ist nicht witzig. Es ist genau und es ist auch nicht on point. Also sie versuchen es. Es ist Ottos alter Witz. Ottos Witz ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zählt einen Haufen berühmte Leute auf, der und der ist tot, der und der ist tot, der und der ist tot und der ist tot und ich fühle mich auch schon ganz schlecht. Das ist Ottos Witz. Ja. Yeah. Und er macht daraus, dass der König sagt, ich habe den umgebracht, weil sie mich nicht zum Lachen gebracht haben. Yeah. Und du bist auch dran. Und ich finde es eigentlich ganz witzig, dass sie Otto köpfen, um einfach zu sagen, so, jetzt wird abgelöst. Aber das zündet leider nicht. Es ist so großkotzig. Allein, was der König aufzählt, ne? Mhm. Heinz Rühmann. Ja. Ja, er ist. Also, das ist die Tradition, in der ihr euch seht. Dann müsst ihr jetzt aber auch abliefern, ne? Dick und Doof werden geköpft. Dick und Doof, ja. Wer war denn noch? Es waren schon wirklich große Namen. Es waren große Namen und ich dachte, okay, jetzt müsst ihr aber auch abliefern. Und dann kommt diese Otto-Parodie. Ja. Und ich denke, das ist nicht Otto. Es ist so die schlechteste Otto. Diese Otto-Parodie hat übrigens bei einem Otto-Film mitgespielt. Ja. Aha. Ich kann dir nicht ganz genau sagen. Ah, es gibt diesen Otto-Doppelgänger. Genau. Ja, ich erinnere mich. Der echt so aussieht wie Otto, ganz, ganz verblüffend irgendwie. Und man sich dann in diesem Otto-Film gedacht hat, was macht denn dieser Typ, der eigentlich genauso aussieht wie Otto in diesem Film? Aber ich habe den Namen nicht parat, leider, aber es gibt ihn. Und aber diese Szene funktioniert halt auch nicht, weil er versucht, so doll Otto zu sein. Weiß ich nicht. Ach, so viel auch nicht. Er steht ja dann oft mit dem Rücken zum Publikum, damit das Gesicht nicht zu sehen ist. Ja, genau. Warum wohl? Und dann haben wir eigentlich so ein bisschen den Aufhänger des Films. Dann begegnet nämlich Brösel im Gefängnis, kurz vor seiner Hinrichtung, Rumpelstilzchen. Ja. Das wir ja vom Anfang kennen, das zu ihm sagt, pass auf, ich helfe dir. Aber dann musst du mir am Ende einen Wunsch erfüllen. Und ich dachte so, ja, einen Wunsch für das, also das ist jetzt wirklich nicht groß aufgetrumpft, aber gut, dann wird es wohl der ultimative Wunsch sein. Und Rumpelstilzchen gibt ihm den magischen Stift, mit dem er die nächste Episode zeichnet. Nämlich Gaswasser-Scheiße. Ja, aber vorher macht er noch ein paar Bärwitze. Ach ja, ich habe sie verdrängt. Nein, nicht verdrängen. Bärbel. Ich find's großartig. Ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber. Hallo Bertram. Na Kleine, wie hörst du denn? Bärbel. Ich das find's ist wirklich schön. So dumm. Ich find's super. Ja, ich wusste, dass dir das gefällt und es ist einfach nur dumm. Das war der Moment, wo das erste Mal so wirklich Gehirnzellen von mir gestorben sind, während ich diesen Film geschaut habe. Und es war nicht das letzte Mal. So, aber was er jetzt zeichnet, ist Rohrbruch, oder? Genau. Gaswasser-Scheiße. Und offensichtlich die Chronologie der einzelnen Episoden ist so ein bisschen durcheinander, weil danach kommt nochmal eine Szene, die eigentlich davor spielt, die zu Werners Ausbildung spielt. Da ist er offensichtlich schon etablierter Sanitärdienstleister, wie nennt man das? Meinst du Brösel? Meinst du Werner oder meinst Werner. Du Röhrig? Naja, Werner, also man merkt daran, dass Werner und Eckhardt ein anderes Verhältnis haben so. Als in dieser Episode auf der Baustelle. Weil auf der Baustellenepisode, die später kommt, wird Werner von Eckhardt ganz viel rumgescheucht, wie so ein typischer Lehrling. Ja. Und hier scheinen sie eher Kollegen zu sein, so wie sie sich miteinander unterhalten und wie sie miteinander agieren. Ja, ist vor allem so, dass der darauf anspielt, seit der Explosion ist er nicht mehr so, wie er früher mal war. Ja. Und die Explosion passiert halt erst später im Film. Genau, das kommt noch dazu. Also das macht's nochmal klar. Ja. Ja, also ich finde hier auch wiederum, die Zeichentechnik ist wirklich der Hammer. Ich liebe, wie die alle gezeichnet sind und wie sie animiert sind. Ich liebe, wie das Telefon in der Gegend rumfliegt, während es klingelt. All diese Comic-Sachen liebe ich. Wie zum Beispiel auch diese Zigarre, die Röhrig die ganze Zeit im Mund hat. Mhm. Die fliegt ja nur in der Luft rum. Die hängt ja nur vor seinem Mund in der Luft. Und ich finde es ganz, ganz, ganz toll. Das ist ein wirklich guter Zeichenstil, auf jeden Fall. Ich finde auch tatsächlich die Charaktere Meister Röhrig und Eckhardt finde ich ziemlich cool als Ergänzung für Werner. Ja. Gerade dieser Röhrig, der sich komplett selbst überschätzt. Ja, voll. Und dieser Eckhardt, der halt irgendwie so ein ausgebrannter Typ ist, der, keine Ahnung, der arbeitet da wahrscheinlich auch erst seit 10 Jahren, aber der hat schon die Schnauze voll davon, der hat schon keinen Bock mehr und weiß, dass er das die nächsten 30 Jahre machen muss. Ja. Das ist schon so ein cooles Trio, diese drei, die da arbeiten. Absolut, absolut. Wobei ich mir da zum ersten Mal die Frage stelle, ich bin im Werner-Film, wo es um einen Chopper geht, der rumfährt und Spaß hat und ich soll mir jetzt angucken, wie er Klos repariert. Ja, das ist ja der Background, den man braucht, weil jeder Motorradfreak hat natürlich einen Job und die meisten haben eher so einen handwerklichen Job, muss man mal sagen. Und die Jobs sind natürlich die, über die man sich dann auch viel definiert und wo man auch sagt, ja, erstmal einen hinter die Binde kippen, erstmal saufen. Also ich finde, von dem Job wird viel zu viel gezeigt, nicht? Viel zu viel. Vom Job, wirklich? Ja. Aber das ist dir, da musst du dich bei Werner dran gewöhnen, das ist so. Naja, auf jeden Fall wird dann diese Episode gezeigt, in der Werner und Eckhardt gerufen werden, um ein Heizungsrohr zu reparieren. Frau Hansen. Und Meister Röhrig kommt auch noch dazu, später. Und es kommt wie immer zur Katastrophe, weil Meister Röhrig die Heizung etwas zu doll mit seinem Schraubschlüssel dreht. Ja. Und das Ventil geht kaputt und die Wohnung steht unter Wasser. Ja, und dann muss Werner den Schlüssel holen. Werner will den Schlüssel nicht rausrücken. Weißt du, was ich wundervoll finde? Wie phonetisch diese Sprache lustig ist. Ja. Dass überhaupt die Erkenntnis, dass Humor allein von Phonetik kommen kann. Mhm. Es ist unglaublich. Deswegen ist Werner ja auch so zitierfähig. Wenn man über diesen Film redet, wir müssen uns gerade voll zusammenreißen, dass wir nicht die ganze Zeit Zitate werfen, weil es einfach von der Sprache, weil die Sprache extrem viel ausmacht von dem Witz. Und auch von den Charakteren. Es ist natürlich total geil, wenn Werner dann hochläuft, um den Heizungsschlüssel zu holen, dann macht dieser total verstrahlte Hausmeister, der geschlafen hat, die Tür auf und fragt, was? Und hat überhaupt keinen Plan, was los ist. Werner schreit ihn an, er kapiert gar nichts. Ja, es ist großartig. Dann kommt Röhrig dazu und Werner sagt gleich, der will den Schlüssel nicht rausrücken, obwohl der nur gefragt hat, was los ist. Ja. Also die Dynamik hinter diesen Dialogen ist natürlich schon cool. Ja. Und ist halt auch einfach eine witzige Darstellung von Alltag und eine witzige Parodie auf Alltagsgeschehen. Ja, also Schnüffelstück, nicht? Was selbsttätiger Entlüfter. Solche Sachen oder was allein Röhrig, wenn er die Wohnung unter Wasser gesetzt hat, was er für Worte benutzt, um eine Katastrophe zu beschreiben, im Sinne von, ja, das gibt Ärger, ne? Oder, oh nein, wie kann ich das erklären? Überhaupt nichts mit der Situation zu tun. Das ist eher, als wenn mir ein Schlüssel irgendwo aus dem Fenster gefallen ist. Oh, wie erkläre ich das? Na gut, dann gehe ich mal runter, ne? Aber nicht, wenn die Wohnung unter Wasser gesetzt ist. Das Problem ist, dass dieser wirklich geile Sprachwitz wird komplett überschattet vom Slapstick, der dann abläuft. Weil es gibt dann einfach diesen Moment, wo es eskaliert. Ja. Und wo es nur noch Slapstick ist. Also spätestens, auch schon früher, aber spätestens, wenn Röhrig die Treppen hochläuft, aus dem Fenster fällt, wieder hochläuft, wieder aus dem Fenster fällt, dann ist es nicht witzig. Das einzige Witzige da ist, wenn er sagt, und ich hatte Dreck am Mund, und sagt mir das keiner von euch. Das keiner. Das, und ich hab was auf dem Kopf, was ist das? Das ist witzig, weil das gesprochenes Wort ist. Aber dieser ganze Slapstick, der drumherum kommt, ist dann einfach zu viel und macht auch so ein bisschen den Sprachwitz kaputt. Es ist auch so, dass ich fast übersehe, gesehen hätte, dass ja er die ganze Zeit runterfällt und wieder hochrennt und runterfällt, während Werner das wiederum kommentiert. Mhm. Da kommt wieder der Wortwitz rein, der wieder gut ist. Aber wie du sagst, ein bisschen wird das überschattet tatsächlich von dieser Slapstick. Es ist dann halt vor allem laut und sehr fäkal. Sehr fäkal, also spätestens, ja, wenn Röhrig in das Klo reingreift und dann am Kondom vorbei durch die Kacke und dann an dem und sich an der Klospülung festhält. Ja, ja, ja. Um einmal die Kacke ins Gesicht zu kriegen. Mhm. Too much! Also ich finde, dadurch, dass es gezeichnet ist und auf diese Art und Weise gezeichnet ist, kann ich damit viel, viel besser umgehen als in manchen anderen Filmen. Auch in anderen Verfilmungen, Comic-Verfilmungen seltsamerweise. Ich komme damit einigermaßen klar, aber es macht nicht den Humoreffekt, den es bei anderen machen soll, ne? Oder die es überhaupt damals machen sollte beim Publikum. Mich stört es bloß nicht zu dolle. Ja. Und ich kann dadurch auch mit dem Wortwitz noch einigermaßen klar, also damit mich daran noch ein bisschen festhalten. Das wird mit der Zeit, wenn wir die anderen Episoden kommen, schlechter, leider. Ja. Das ist ein bisschen das Ding. Und es ist tatsächlich ein Downfall und ich habe das Gefühl, dass sie diese ganzen Vignetten, die sie da haben an Comic, dass sie die im Nachhinein sortiert haben. Deswegen kommt auch diese Sache zustande. Es startet mit einem Banger. Genau. Das Problem ist, es wird eigentlich, jeder weiß, wenn du ein Album aufnimmst, dann muss der erste Song ein absoluter Kracher sein, ja, und der zweite Song nochmal einen draufsetzen. Ja. Und das gelingt dem Film nicht. Überhaupt nicht. Die Episoden werden von Minute zu Minute schwächer. Ja. Und die Rahmenhandlung wird auch von Minute zu Minute schwächer. Ja. Bis so der Punkt der wirklichen Langeweile irgendwann erreicht ist, wo du, ja, auch das Gefühl hast, die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Die sitzen da nur noch rum und quatschen und es ist überhaupt nichts mehr, überhaupt gar nichts mehr da. Aber einer der besten Sätze kommt bei der Explosion. Eckhart, die Russen sind da. Eckhart, ich will nach Hause. Das stimmt. Das ist wirklich, das ist das große Highlight des Films, ja, einfach als einzelner, Zitat. Es ist großartig und wir befinden uns ja in den 90ern. Brösel hat den Fall der Mauer verpasst. Ja, weil er so lange an dem Film geschrieben hat. Weil er an dem Film gearbeitet hat. Der Film sollte eigentlich recht zügig produziert werden. Mhm. Und dann hat er ewig gebraucht für das Ding. Also der hat irgendwie, die haben ja schon 1987 haben sie ja schon angefangen so mit Brainstorming und, ja, Konzeptentwicklung. Da hatten sie den aktuellsten Comic von Werner, der eiskalt hieß. Mhm. Und dann, das war ja klar, müssen wir jetzt machen. Dann haben wir zum neuen, ja, Comic den Film. Ja. Und dann hat sich das auch hingezogen bis 1990. Ja, ist krass, dass Bernd Eichinger da nicht mehr Druck gemacht hat. Ja. Wir haben sich auch viel getroffen und Musik ausgehandelt und alles Mögliche. Also es ist schon viel Zeit ins Land gegangen. Während die Dreharbeiten für die Realteile, dann die Dreharbeiten selbst, die gingen relativ zügig. Was man auch merkt. Was man auch sieht. Fuck. Es ist so traurig, so schade. Aber also man sieht den Realfilmteilen, muss man zur Ehrenrettung sagen, an, dass die Set-Leute durchaus Spaß hatten, die Set-Decorator. Ja, die das haben gebe ich dir. Viel Spaß gehabt. Auf jeden Fall, die Sets sind okay. Die haben sich gut viele kleine Gags ausgedacht und viele kleine Sachen im Hintergrund passieren lassen. Brösels Wohnung, die wir dann ja sehen, nachdem er geköpft wurde vom König und aufgewacht ist, endlich aus seinem Traum, und das erste Drittel ist irgendwie vorbei vom Film. Ist witzig. Das ist die Wohnung von einem total verpeilten Comiczeichner, ja, der irgendwie einen Auftrag hat, den er irgendwie nicht fertig kriegt und der, genau, eigentlich lieber auf seinem Motorrad sitzt und tagträumt. Ja. Gott sei Dank ist die Szene relativ kurz. Wir haben dann diesen Filmproduzenten, der natürlich Gerd Geldhey heißt. Ja, natürlich. So, werden die Deutschen versuchen. Es ist halt auch 90er, muss man sagen. Sprechende Namen zu machen, ja. Es ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch das erste Mal, dass irgendjemand so auf die Nase, auf die 12 sagt, was ist. Also der Name Gerd Geldhey ist halt 1:1 das, was er ein Bild vermitteln soll, ne? Ja. Und das ist vielleicht der Witz an der Geschichte, der ist halt heute überholt. Ja, das Problem ist ja tatsächlich, dass dieser Gerd Geldhey wirklich will, dass der Film fertig wird. Der will ja Brösel gar nicht fertig machen. Aber er ist ein Schnösel. Er ist ein Schnösel, aber er will ihm wirklich helfen. Gerd Geldhey sagt zum Off-Erzähler, nein, der wird nicht aufgeben, der macht diesen Film, der schafft das. Erzähl keinen Quatsch. Gerd Geldhey ist der beste Freund von Brösel, aber Brösel kapiert es nicht. Ja, aber Gerd Geldhey macht das ja nur, weil er Geld will. Ist doch egal, er ist dafür verantwortlich, dass der Film fertig wird. Ohne Gerd Geldhey gäbe es dieses Film nicht. Aber er nimmt diesen, Brösel nimmt Gott sei Dank diesen magischen Stift aus seinem Traum mit. Ja. Und zeichnet dann einen Schwank aus seiner Jugend. Das kommt immer gut. Ja, Schwank aus seiner Jugend. Es ist ja wirklich so, dass das meiste davon aus seiner Jugend, er hat Lithograph gelernt und hatte eine Ausbildung und hatte ganz viele Freunde. Sein Bruder Andi hatte auch ganz viel in der Richtung erlebt. Und wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, sind die meisten Geschichten sogar mehr aus Andis Leben als aus Brösels Leben. Ja, Andi kommt ja auch in dem Film vor. Ja. Andi kriegt ja auch einen Auftritt noch. Und der Schwank aus der Jugend ist natürlich die Ausbildung. Wieder in dem klassischen Betrieb. Wir haben wieder ein Arbeitsszenario. Natürlich. Und das ist die Baustelle, ne? Das ist die Baustellenszene. Und auch hier wieder gibt es dann zumindest so eine Lichtseite, die ich sehe, wie sie Musik wieder eingebaut haben, weil er nämlich zu Ich bin ein Mann, ja, seiner wirklich kleinen Maschine, die noch nicht die Chopper ist, die sie später sein sollte, da den Berg hochfährt und dieses Lied hört und sich vorstellt, wie er so ein richtig cooler Rocker ist. Beusel ist ja 1950 geboren. Das heißt, der hat auch eine Zeit erlebt, in der tatsächlich solche Songs einfach seine Jugend bestimmt haben. Ted Harold ist der Sänger des Songs von 1975. Also da war der Brösel schon ein bisschen älter, aber immer noch ein junger Mann. Genau. Und also, das ist so seine Zeit und ich glaube, dass er da so schwankt zwischen ich mag die Musik und ich sehe auch den ironischen Unterton, der da drin steckt für meine Figur. Und es ist so ein toller halbstarken Song. Es ist super. Es ist wirklich ein schöner Song und er ist gut eingebaut in diesen Film. Finde ich großartig. Ich finde es zwar merkwürdig, dass er später recycelt wird, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Weiß ich gar nicht mehr genau, was passiert denn noch? Nachdem er aus dem Krankenhaus rausfährt oder so. Irgendwann fahren sie zum Strand und dann wird der Song nochmal kurz gespielt und denkst du, okay, warum? Ja. Hattet ihr nichts mehr? Aber in dem Moment passt es halt saugut, vor allem, weil er mit seinem kleinen Moped unterwegs ist und dann hat er so von Röhrig mit Style so ein bisschen diesen Anhänger dran gebunden, obwohl er eigentlich eine neue Anhängerkupplung wollte. Ja, aber das ist so typisch, weißt du, der Chef in solchen Betrieben, wenn du den Betrieb aufgebaut hast von null, weißt du, als Chef und dann weißt du natürlich A, alles besser und B, weißt du ganz genau, wo Geld zu sparen ist. Es ist großartig. Total, absolut. Es ist wirklich gut. Und es ist halt so schnell zusammengeknaubt und fertig. Natürlich. Und dann los. Auf zur Baustelle. Und ich finde natürlich hier auch wieder die Eskalation, ne? Das ist eine kurze Eskalation, deswegen funktioniert das als Vignetten wunderbar. Aber auch hier wird es leider wieder langweiliger. Aus irgendwelchen komischen Gründen haben sie den Drive so ein bisschen verloren. Es gibt ja auch keine richtige Eskalation. Werners Bombe explodiert. Es gibt eine Pointe. Ja. Es gibt eine Explosion, aber sonst passiert da ja nichts. Ne? Er landet auf der Baustelle gleich, macht so ein bisschen Quatsch mit dem Kran. Ja. Aber das ist ja alles nicht so dramatisch, auch wenn die Szene ganz witzig ist, wenn dem Vorbeiter der Stein aufs Gesicht fällt und sie auf die Helme anstoßen. Ja, genau. Ja, super, so Helme, nicht? Dann kommen halt erst nach dem Knall die tollen Zitate, wie eben Eckart, die Russen sind da. Und der Satz, oha, das war ein Knall, was völlig untertrieben als Reaktion ist. Ja. Was ich einfach groß den ganzen Film über toll finde, diese untertriebenen Reaktionen. Zum Glück ist morgen Berufsschule. Ja, morgen ist Berufsschule, es war ein Glück. Und dann kommen sie nach Sibirien. Also er schickt ja das, was er da gemalt hat, dann an den Produzenten. Und dann kommt auch wirklich wieder eine Szene, wo ich sage, hätten sie sich so kneifen können. Sagen wir eigentlich überhaupt nichts zum Blackfacing ganz am Anfang. Nein, das sagen wir nicht. An das wir uns jetzt auch nochmal erinnern, wenn die Sibiren dargestellt werden, wie sie auf dem Klo sitzen und Werner lesen und lachen, erinnern wir uns plötzlich auch an diese kurze Szene, als gezeigt wird, wie Werner groß wird beim König. Ja. Und dann wird gezeigt, dass Werner überall auf der Welt gelesen wird. Ja, auch Beispiel. In Afrika. Ja, genau. Wo sie einen Blackfaced Werner-Comic lesen und sich in halt ausgedachter, in irgendeiner Kunstsprache unterhalten, wie sich ein Deutscher vorstellt, wie Afrikanisch als Sprache ist. Um mal einen großen weißen Mann zu zitieren. Tod als Not. Das tut nicht Not. Also ist wirklich ein bisschen bäh. Das ist sehr early 90s deutscher Humor. Otto hat das auch sehr gerne gemacht. Ja, das stimmt. Otto war. Da kann man auch sehr viele N-Wort-Witze machen, das macht Spaß. Ja. Naja, und bis heute im Karneval sehr beliebt. wenn die Episode ausgestrahlt wird, haben wir Gott sei Dank das Schlimmste hinter uns. Ja, wahrscheinlich. Was die Szene ist, die ich jetzt zu bemängeln habe, ist natürlich die Szene, wo der Postbote völlig auf die 12, völlig dämlich dieser Frau hinterher schaut, die auf eine sehr seltsame Art und Weise ihn da ablenken soll. Und dann verwechselt er die beiden Zettel. Also hat mit Realismus nichts zu tun. Natürlich muss es auch nicht unbedingt, aber auf diese Art und Weise, weil es ist so billig, ist es mir wirklich noch eine Nummer zu tief. Es ist so platt. Es ist so platt und cheap. Ja, cheap. Cheap ist das richtige Wort. Ja. Und genau, dann Paket wird falsch geliefert, deswegen kriegt der Geldhai Wärmflaschen und Brösel muss nochmal ran und offensichtlich nochmal alles neu malen wegen einer Paketverwechslung und ja, dann malt er als nächstes unsere TÜV-Szene. Ja, was soll ich sagen? Also Wurstblinker als Idee finde ich nett. Man kann keine ganze Szene um einen Wurstblinker aufbauen. Das funktioniert einfach nicht. Es ist ja wahrscheinlich auch nur ein Vier-Panel-Ding gewesen. Also mehr kann ich mir da auch nicht vorstellen. Du machst, also Gott sei Dank haben sie keine 90 Minuten aus dem Wurstblinker gemacht. Das waren dann offensichtlich die Fortsetzungen. Aber du machst doch keinen 5 Minuten aus dem Wurstblinker. Nee, aber die Idee finde ich süß. Und ich finde auch, dass wie sich dann die Sprechblasen auftürmen und sich das dann, ist geil. Dann kloppen, absolut, finde ich ganz großartig. Total geil gemalt. Wenn sie sich streiten und diskutieren und die Sprechblasen kloppen aufeinander, auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Das ist eine echt, echt witzige Illustration von Streit und ja, Comic-Herkunft nochmal schön referiert. Ja. Aber die restliche Szene ist einfach lame. Die ist tatsächlich, die ist nicht mal... Nicht mal so, dass man sich drüber ärgert, weil es so dumm ist, sondern es ist einfach langweilig. Ja. Es sind halt zwei Chopper beim TÜV, die ihre Plakette haben wollen und für komisches Zeug, wie ein Wurstblinker und ein Dosenhalter. Und sie kriegen ihre Plakette nicht und streiten sich deshalb mit den TÜV-Beamten und hauen dann ab. Weißt du, was das Gefühl, was sich mir vermittelt, ist, dass Werner nicht dahin gefahren ist, um tatsächlich das eintragen zu lassen. Da kommt nämlich die eigentliche Essenz von Werner, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, rein, die im Comic ein bisschen derber ist. Werner macht gerne absichtlich Stunk. Werner geht nicht zum TÜV, weil er glaubt, dass er das Ding durchkriegt. Er fährt nämlich am Anfang der Szene am Schild vorbei und kommt dann nochmal wieder zurück, um dann zum TÜV zu fahren. Wir starten jetzt mit einer etwas tieferen Psychoanalyse des Werner-Charakters. Jawohl. Werner macht gerne Ärger. Ja, und das finde ich ist etwas, was der Film bzw. die Comics eigentlich gut macht, aber leider die falsche Konnotation für mich als Zuschauer. Andere erreicht er damit, aber für mich als Zuschauer, was ein sehr spezielles Publikum ist, okay, zugegeben. Für mich wäre es interessanter, wenn Werner zu Recht Stunk machen würde. Wenn wir Obrigkeiten hätten, die über den TÜV hinausgehen würden. Mhm. Das ist das, was du meinst vielleicht mit dieser Piefigkeit. Ja, dieses Revoluzertum, was halt dieses halbstarke Revoluzertum ist. Genau. Und ich hätte es vielleicht interessanter gefunden, wenn da eine stärkere politische Haltung dahinter gesteckt hätte oder so. Werner ist nicht Punk, sondern Werner ist mehr so, naja, dieses Wort halbstark habe ich schon oft gesagt, Grease. Werner ist nicht Punk, sondern Grease. Ja. Das ist so das, was in den 50ern, 60ern, die waren, die vermeintlich rebelliert haben, die ihre Lederjacken getragen haben und sich die Haare gegelt haben und auch mit ihren Motorrädern rumgefahren sind, aber wo klar war, wenn die ihre Rebellenphase hinter sich haben, in 5 Jahren, sind die komplett obrigkeitshörig. Ja. Dann haben die kein Interesse mehr, sich gegen irgendwas aufzulehnen. Und so ein bisschen Stunk und so ein bisschen Ärger kann man ja machen dazwischen. Man haut irgendwie nicht nach oben, wie das bei so einem Humor, den ich mir vorstelle, gemacht wird. Es ist so ein Pseudo-Revoluzertum, ne? Hat halt ein bisschen Ärger mit dem TÜV. Und das war's dann ja auch. Also die Geschichte geht ja auch nicht groß, hat ja keinen großen Ausgang, keine große Konsequenz genau. Für irgendwas. Man sucht sich vielleicht nicht die kleineren aus, so, das wäre noch schlimmer, ne? Aber man sucht sich Leute aus, mit denen man so irgendwie auf Augenhöhe ist, mit denen man irgendwie einfach Stunk machen, anfangen will. Ja, so Leute, die vor allem auch gestresst sind, ne? Die einfachen Sachbearbeiter, die ja auch nur ihren Job machen wollen. Der kann auch nichts dafür, ja. Und das macht Spaß. Und ich glaube, dass das auch mir beim Gucken oft Spaß gemacht hat, aber dass es am Ende ein kleines bisschen eine leere Kalorie ist. Mhm. Und das ist es ein kleines bisschen, was mich da so unzufrieden zurücklässt. Ja, tiefer geht da auf jeden Fall nichts. Also das ist kein subversiver Film. Ne? Es will ja auch kein subversiver Film sein. Es will ja schon, also es ist ja klar, es ist die Unterhaltung. Also Unterhaltung für den einfachen Mann von der Straße im besten Sinne des Wortes. Ja. Für jemanden, der einfach, es ist einfach auch so eine Form von Eskapismus, ne? Jeder hat mal Ärger mit dem TÜV oder mit irgendeinem anderen Amt, mit irgendwas, wenn es darum geht, einen Termin zu kriegen, einen Ausweis zu beantragen oder so. Jeder hat diesen Ärger. Mhm. Und jeder freut sich zu sehen, wie jemand, dem alles scheißegal ist, sich auch entsprechend verhält. Mhm. Weil natürlich würdest du dich, wenn du zum TÜV fährst, niemals so verhalten, weil du willst ja diese verdammte Plakette auf deinem Auto haben, damit du weiterfahren kannst, weil du davon abhängig bist. Mhm. Du kannst dir einfach nicht das erlauben, was Werner sich erlaubt, weil du würdest deinen Job verlieren, deine Familie, du würdest auf der Straße landen. Okay. Du gehst zum TÜV und verlierst deine Familie, ich bin mir nicht ganz sicher. Etwas zu dramatisch. Aber es ist natürlich so extrem kathartisch zu sehen, wie jemand einfach sagt, ihr könnt mir nichts und diesem ganzen Beamtentum ans Bein pisst. Ja, Und dafür ist Werner gut und das hat auf jeden Fall was Kathartisches und Befreiendes. Mhm. Aber es hat auch so ein bisschen den Beigeschmack, der dann später durchkommt oder zwischendurch immer mal wieder durchkommt, wo das Frauenbild zum Beispiel wirklich ein Problem ist. Also allein im Krankenhaus, in dieser ganzen Krankenhausszene. Dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir nämlich jetzt auch. Das ist inkludiert im Paket, ne? Das gehört da einfach dazu. Wenn das du so eine Art von Humor hast, dann hast du auch deine einsame Insel mit deiner schönen Frau. Er lässt die Krankenschwestern zu Tieren mutieren. Ja. Nilpferd und Krokodil. Was ich wieder animationstechnisch wieder großartig finde, muss ich sagen. Das ist ein kurzer Disney-Moment, ne? Ja, genau. Ich finde es wirklich toll gemacht, aber das Bild, was da irgendwie drin steckt, ist irgendwie seltsam. Vor allem, weil das Krankenhaus auch nichts mit dem Krankenhaus zu tun hat, sondern es ist nicht so, dass er Angst vor Spritzen hätte oder dass irgendwas Krankenhausinhärentes in der Szene passieren würde, sondern es lässt einfach jemand immer das Licht an. Ja. Irgendwie ist es ein bisschen lazy, finde ich. Ja, es ist offensichtlich, Brösel hat da einfach einmal eine schlechte Erfahrung, die er im Krankenhaus hatte, wo er nicht zur Ruhe kam, verarbeitet und das Ganze etwas überhöht. Und daraus halt auch wieder so ein 10-Minüter gemacht. Und du musst daraus keinen 10-Minüter machen. Es reicht, wenn dreimal Licht an und aus ist, dann ist der Witz verstanden. Das muss nicht noch ein viertes und ein fünftes Mal passieren. Auch wenn Elfriede schon irgendwie ganz cool ist. Ist das die Putzfrau gewesen? Elfriede! Ja, und dann geht das Wort Elfriede zu dieser alten Dame, die da steht und putzt. Die Frau mit dem Staubsauger ruft Elfriede durchs ganze Haus und wir sehen, wie dieses Wort langsam zu dieser Frau fliegt, die, keine Ahnung, Mitte 80 ist und nichts hört und dann die Ohren spitzt, als das Elfriede durch sie durchfliegt. Animationstechnisch wirklich toll. Auf jeden Fall, voll gut gemacht. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das. Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Hier geht auch das erste Mal dann Realfilm mit Comic-Verfilmung zusammen, weil Brösel irgendwie im Krankenhaus liegt, weil er irgendwo einen Unfall hatte. Gebaut, ja. Weswegen schon wieder was vernichtet wurde. Oh, das sind auch so diese Ausreden, warum ständig seine Entwürfe verloren gehen, sind halt wirklich auch sehr lame. Der war einfach nur faul. Der hat die ganze Zeit zu Hause gelegen und hat nichts gemacht. Vielleicht war das auch so ein bisschen die Entschuldigung für Bernd Eichinger, ne? Er hat ihm gesagt, Bernd, ich weiß, ich muss das fertig machen, aber guck mal, das ist mir passiert. Lass uns daraus noch schnell eine Realfilmszene machen. Dann zeige ich dir was passiert ist. Ja, sie haben ja auch entsprechend lange gebraucht. Vielleicht ist es genau das, was passiert ist. Und dann fahren sie raus. Werner lässt einmal das Krankenhaus mit seinem Bier fluten. Und also beziehungsweise er lässt es nicht fluten, aber der Staubsauger stößt gegen seinen Schrank, seine letzten Bierreserven, die offensichtlich tausende von Liter sind, fließen raus und er kann aus dem Krankenhaus fliehen und fährt dann mit seinen Freunden zum Strand, schläft erstmal unterwegs und kriegt dann einen Kaffee gemacht. Irgendwie kriegt er am Ende immer weniger zu tun, habe ich das Gefühl. Ja, das kommt noch dazu. Er macht gar nichts mehr. Es ist seltsam am Ende. Am Ende hat er irgendwie noch einen Satz, den er nochmal so hinten dran hängen kann. Aber irgendwie kommt die Szene dann ja eigentlich fast ohne ihn aus. Ja, es gibt eine schöne musikalische Untermalung von dem Kaffee, der gekocht wird. Ja, weiß ich schon gar nicht mehr ganz genau. So Let's Dance. Ich hätte das nicht sagen sollen. Jetzt fängst du an zu singen. Nee, Moment. Der echt starke Kaffee, den er gekocht bekommt. Okay. Das ist der starke Kaffee, der gekocht wird. Aber ja, es ist halt auch wirklich, ich meine, man kann es vergessen, weil es einfach egal ist. Ja. Es ist nett untermalt, aber es hat keine Relevanz mehr. Ja. Und jetzt wird es immer schlimmer, muss ich sagen, mit meiner Erinnerung, was den Film betrifft. Weil es jetzt so in ein Chaos übergeht, dann haben die irgendwie Premierenfeier da Es ist ein voller Erfolg, die lachen alle wahnsinnig hysterisch und es ist irgendwie diese Lokalszene, genau. Das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, ist der Mülleimer, der die Flasche wieder rauswirft, was so ein schöner Hintergrundgag ist. Aber dass ich ausgerechnet den Hintergrundgag erinnere, ist kein gutes Zeichen für den Rest. Wenn hier jemand Ananas macht, dann bin ich das. Das ist das Einzige, was mir wirklich stark in Erinnerung geblieben ist aus dieser Szene und das ist auch total bescheuert. Zuckerei. Zuckerei, okay. Und das Skatspielen, das ist ganz witzig, weil ich gerne Skat spiele und es toll finde, wie sie sich gegenseitig reizen. Und, Stimmt. Als Skatspieler kann ich sagen, das hat nichts mit realem Reizen zu tun. Aber ja, es ist einfach, diese Lokalszene, da macht Werner ja wirklich gar nichts. Er sitzt da ja nur mit Andi zusammen und trinkt und sie bestellen Zuckerei und machen sich über den Wirt lustig. Ja. Und das war's. Und dann haben wir diese Rockerbande, vielleicht auch so als Gegenentwurf zu ihnen, so diese richtigen Rocker, die halt wirklich hart kriminell sind. Und es ist einfach vollkommen egal. Ja, und Werner macht nichts. Das Lokal explodiert auch ohne ihn. Ja, irgendwie. Und dann haben wir ja schon das Rumpelstilzchen, das Brösel auf dem Klo begegnet und sagt, siehst du, hat alles voll gut geklappt, der König hat gelacht. Meret Becker, um das nochmal zu sagen. Wie findest du eigentlich Meret Becker in dieser Rolle? In dieser Rolle? Ja, in dieser Rolle, weil das wirklich für mich einen starken Unterschied macht zu dem Rest von Meret Becker, den ich kenne. Es tut mir so leid für sie. Meret Becker ist so großartig. Aber nicht in diesem Film, oder? Sie spielt halt Rumpelstilzchen. Also ich finde, dass sie einen unglaublichen Charme hat eigentlich, in dem, wie sie so grinst und guckt. Aber sie müht sich wahnsinnig an dem Dialekt ab. Und es funktioniert nicht so richtig. Das ist Kindertheater. Und es, ja, genau. Dieses Rumpelstilzchen auf einer Bühne in einem Kindertheaterstück kaufe ich. Sag ich toll. Freuen sich die Kleinen. Ja. Aber ich weiß nicht. Und ich überlege gerade, ob du das Kindertheater beleidigt hast. Nein. Ich finde sie toll, so an sich, aber irgendwie hier müht sie sich mit dem Akzent zu sehr ab und das funktioniert nicht so richtig. Und sie hat ein bisschen Charme und so. Vielleicht ist sie sogar noch die beste Schauspielerin in den Realdingern. Ludger Pistor. Ah, ja, Priester. Ja. Stimmt. Der Priester. Ein junger Ludger Pistor, der war tatsächlich mal jung, dieser Mann. Ja, ja, ja. Später groß zu Ehren gekommen unter Quentin Tarantino. Hm. Der spielt hier den Priester. Ja. Aber auch diese Rolle ist ja nicht ernst zu nehmen oder nein, so, ne? Überhaupt nicht. Die ist total bescheuert. Er spielt genau das Richtige für die Szene vielleicht. Insofern ist es auch okay. Aber ich weiß nicht. Jedenfalls will Rumpelstilzchen geheiratet werden, was ich auch schon so seltsam finde. Alle wollen Brösel, ne? Es ist ja schon so, dass über den ganzen Film über Leute, Frauen Brösel wollen. Ja. Was echt ein bisschen. Eine große, große, große Selbstermächtigungsfantasie oder so ist das Ganze eigentlich. Das ist so ein 80er, 90er Trope, oder? War das bei Otto nicht auch schon? Otto hat irgendwie Otto hat einen sich anderen immer Spin drauf. Dargestellt. Das stimmt, ja. Ha. Naja. Auf jeden Fall soll jetzt Brösel das Rumpelstilzchen heiraten. Wohlgemerkt, wir sind am Schluss, ne? Das waren unsere Zeichentrick-Episoden und jetzt haben wir nur noch Realfilm vor uns. Es sind aber auch Gott sei Dank nur noch 5 Minuten. Was ist mit deinem Birkstoff los? Ich habe hier die ganze Flasche hintergebrettert. Jetzt lästere ich schon so viel über den Film, aber das Birkstoffbier schmeckt mir auch überhaupt gar nicht. Was, wirklich nicht? Na toll. Ich stehe nicht so auf dieses nordische herbe Bier und das ist so, das Ganze so die Siff-Variante. Ich bin so froh, dass du das Bier besorgt hast und wir uns da so voll reinbegeben können und dann begibst du dich nicht voll rein. Ja, das Problem ist, jetzt können wir es vergessen, dass das Ganze von Birkstoff gesponsert wird, wenn wir über den Film lästern und auch noch über das Bier. Ich hatte so große Pläne für diesen Podcast. Welches Bier magst du denn gerne? Trinkst du gerne Bier überhaupt? Du bist kein großer Biertrinker. Nein, ich bin kein großer Biertrinker. Insofern ist es auch wurscht, ob es jetzt Birkstoff ist oder Flens oder Werner oder. Ich mag halt dunkles Bier. Und wenn regional, dann würde ich eher sagen, eher Richtung Bayern als Richtung Norden. Sag mal, wenn wir gerade bei Bier sind. Wollen wir vielleicht in unsere Top 3 rutschen? Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht, dass wir mitten in der Besprechung des Films einfach so in die Top 3 springen. Finde ich total gut. Sehr gut. Unsere Top 3. Okay, wir haben eine Top 3. Und zwar die Top 3 Bier. Mir ist keine Top 3 eingefallen. Ploa hat gesagt, komm, wir machen Bier. Und ich dachte so, fallen mir genug Filme ein, wo Bier eine Rolle spielt? Weil ich wirklich kein Gefühl für Bier habe. Weil ich Bier nicht so, mir würden mehr Filme einfallen, wo Wein eine Rolle spielt als bei Bier. Aber dann habe ich ein bisschen gesucht und dann festgestellt, oh, Doch, also in der Popkultur ist Bier ja sehr angekommen, muss man mal sagen. Ja, also da gibt's auch wahrscheinlich einige honorable Mentions, die man bringen könnte. Ich weiß nicht, ob du welche hast, Plop. Ja, ich glaube, also Bier so einfach zu sagen, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, was man jetzt macht. Entweder Filme, die sich um Bier drehen. Ja. Das habe ich weniger. Okay. So, und die zweite Möglichkeit ist Szenen, in denen Bier vorkommt und vor allem die Lust auf Bier machen. Ja. Das sind nämlich, meine Top 3 sind alles 3 Szenen aus Filmen. Ja. Das Bier könnte man auch weglassen, rein inhaltlich. Aber wenn ich diese Szenen sehe, kriege ich voll Lust auf ein Bier. Ja. Und genau, ich habe 2 Bierfilme im weitesten Sinne des Wortes gefunden, aber die sind eigentlich nicht Top 3 wert. Lass uns mal die wirklich honorable Menschen am Anfang machen und mal rüber switchen dann, mal gucken. Ja. Weil ich hätte auf jeden Fall als honorable Mention Butterbier von Harry Potter, um das so das Einsteigerbier, das eigentlich gar nichts kann, was aber so das Gefühl von, oh, ich sitze hier in der Kneipe und habe mein Butterbier vor mir, was die Schüler, die viel zu jung sind, um das überhaupt Bier wirklich trinken zu dürfen, die das dann irgendwie nutzen, um sich cool zu fühlen. Aber das sieht echt gut aus, ne? So wie alles, was es zu essen und zu trinken gibt im Harry Potter Universum. Ja, ja, ja. Man kriegt voll Lust drauf. Absolut, ja. Eine honorable Mention von mir. Ein ausgekochtes Schlitzohr. Der Bierfilm wahrscheinlich schlechthin, Smokey and the Bandit im Original. Es geht darum, dass ein Bandit, ein alter Rennfahrer, bekommt eine Wette, dass er es nicht schafft, innerhalb von einer gewissen Zeit 400 Kisten Bier über verschiedene Bundesstaatsgrenzen zu schmuggeln. Oh. Und er macht sich dann daran, gespielt von Burt Reynolds, in seiner besten Zeit. Das ist so voll der Redneck-Film eigentlich. Okay. Er flieht die ganze Zeit vom texanischen Sheriff und es ist einfach ein Bierfilm. Ist das auch ein guter Film oder ist es nur thematisch passend und das war's. Es ist ein 70er Jahre Actionfilm aus Amerika, bei dem du immer so das Gefühl hast, dass die Südstaatenflagge so ein bisschen im Hintergrund weht. Oh Gott, aua. Kannst du dein eigenes Urteil bilden? Okay. Ich hätte noch einen honorable Mention mit Das tänzelnde Pony von Herr der Ringe. Das ist so eine Szene, wo ich total Lust auf Bier bekomme. Oh ja, stimmt. Wo die da in der Kneipe sitzen, Zwischenstationen machen, überhaupt die ganze Reise, ne? Ja. Wenn man so im Sinne von Werner ist, hat man so das Gefühl, dass immer wenn man auf Reisen ist, dann muss man auch Zwischenstationen machen und das sind die eigentlichen Punkte der Reise, ne? Man macht Zwischenstationen und nimmt ein Bier. Ja. Und dann sitzt man da, unterhält sich mal mehr, mal weniger wortgewandt, die nordischen Völker eher weniger wortgewandt, mehr so, und jo, muss ja. Ja. Gate. Und dann trinkt man halt Bier. Ich habe noch einen honorable Mention, The World's End. Auch tatsächlich ein Bierfilm, wo sich Freunde treffen. Oh, den habe ich leid. In meiner Top 3. Dann rede ich nicht weiter. Nein. Ich habe ihn gerade wieder rausgeworfen, nachdem du das gesagt hast. Los. Freunde treffen sich, um einmal sich durch sämtliche Pubs in ihrer Nachbarschaft zu saufen. Mm. Und dann kommt es aber währenddessen zu einer Alien-Invasion. Mm. Und irgendwie eine wilde Mischung aus Comedy, Science-Fiction und Horror-Parodie von Edgar Wright, der einfach Edgar Wright ist. Ja. Also, der einfach fantastisch ist. Ja, er hat ein sehr, sehr gutes Timing. Also Comedy-mäßig hat er wirklich, der kriegt das auf visueller Ebene genauso wie auf Wortebene hin. Ich finde das sehr beeindruckend bei ihm. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben noch nie einen Film von ihm. Nee, hatten wir nicht. Und welchen würden wir nehmen? Das wäre eine gute Frage, ne? Wahrscheinlich die ganze Trilogie. Oh, wir machen Cornetto, ne? Cornetto war es, die Cornetto-Trilogie. Bin ich dabei. Oh mein Gott. Ja, mal gucken. Weil es ist ein großes Projekt dann. Ja. Yeah. Okay, wollen wir auf unsere Plätze kommen? Kommen wir auf die Plätze. Ich muss anfangen, ne? Weil es ist ja dein Film, den du vorgeschlagen hast. Johannes hat Werner vorgeschlagen. Und ich stehe dazu. Das ist alles, das ist Kindheit und das ist Kultur. Deutsche Kultur. Es tut mir ein bisschen leid, dass es das ist, aber es ist deutsche Kultur. Platz 3, Titanic von James Cameron. Wirklich? Es gibt eine wunderschöne Szene, in der Rose und Jack, also Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, unten in der 3. Klasse sind und mit den Leuten der 3. Klasse feiern und dabei auch ordentlich Bier trinken. Und irgendwann leert Kate Winslet auf einen Zug ein ganzes Glas Bier und sich anschließend auf die Zehen zu stellen und ihre tolle Ballettnummer zu zeigen. Mm. Und es ist geil, weil es ist einfach ein schnell runtergekipptes Bier, das aber auch nach Party aussieht. Man hat echt Bock, damit zu trinken. Das stimmt. Fuck. Warum habe ich da nicht dran gedacht? Das ist gut. Das ist die einzige gute Szene im ganzen Film. Nein. Oh, Johannes ja, nein, und ich haben noch einen jahrelangen Disput über Titanic, über die Qualität von Titanic, und meiner Meinung nach ist es einer der besten Liebesfilme aller Zeiten. Es gibt noch eine gute Szene in dem Film, und ja, die ist, wie Leonardo DiCaprio ins Eiswasser hinunter sinkt. Aber Leonardo DiCaprio Hate ist auch so Ende 90er, oder? Natürlich, ich packe hier alles aus, was ich aus den 90ern von diesem Film habe. Ich habe nichts updated aus der Zeit. Ey, oh, Captain Jack. Ja, oh Gott, oh Gott. Oh, Flor. Und Hansen haben lange Haare. Ih, die sind ja voll die Mädchen. Down Memory Lane. Fuck, oh Gott. Okay, also ich habe einen Platz 3. Und zwar hätte ich einen wirklich sehr guten Platz 3. Und zwar Django Unchained. Es gibt eine unglaublich tolle Szene in Django Unchained von Tarantino, wo Dr. Schulz, gespielt von Christoph Waltz, ein Bier in der Hand hat und sich unterhält mit Django. Von Law Enforcement Leuten umgeben. Und er einer Ruhe erzählt er da und trinkt dieses Bier. Es ist großartig. Christoph Waltz ist in diesem Film fantastisch. Ich glaube, dass der auch für so viel Stil verantwortlich ist, dass der allein diese Bierszene nur durch seine Präsenz und seine Art und Weise, dieses Bier zu trinken, so viel Stil verleiht, wie viel Bier eigentlich gar nicht verdient hat. Ja, wahrscheinlich. Biergenuss, die zweite. The Banshees of Inisherin. Ja, tut mir leid. Den habe ich auch auf Platz 2. Wir haben drüber geredet über den Film und wir haben beide festgestellt, Mann, obwohl wir keine Biertrinker sind, wenn man sieht, wie die in das Pub gehen und das Bier hingestellt kriegen und dann trinken, dieses einfache Guinness ohne Schaum drauf, man kriegt voll Bock, so ein Bier zu trinken. Es ist unglaublich. Wir haben wirklich in der Episode genau darüber geredet. Wir haben gesagt, das sieht aus wie Bierwerbung. Werbung für Guinness. Also kann man eins zu eins so übernehmen in einen Werbespot, der auch gut und gerne eine halbe Stunde gehen kann. So viele Einstellungen sind in diesem Film für Bierwerbung. Und sie machen gar nichts Besonderes, ne? Sie sitzen einfach in diesem Pub und da ist es ja auch kalt und ungemütlich und so, aber das Bier sieht einfach so cool aus. Es gibt ja diese Draußenszenen vor dem Haus. Ja. Und da sieht man im Hintergrund diese See, diese raue See und die Landschaft noch. Und das ist absolut Guinness-Werbung. Oh, und Guinness tut jetzt gut. Ah, fuck. Und wir haben Birkstoff. Wir haben Birkstoff da. Okay, Platz 1. Mein Platz 1. Haben wir den gleichen Platz 1? Nee, glaube ich nicht. Die Verurteilten aus dem Jahr 1994. Da gibt es eine Szene, wo sie das Dach streichen und der Protagonist, gespielt von Tim Robbins, offenbart sich als so ein kleines Finanzgenie und schlägt seinem Bewacher vor, seine Steuererklärung zu machen, ihm dabei zu helfen, und will als Belohnung einfach nur ein paar Bier haben für sich und seine Jungs. Und dann sitzen sie am Schluss da und trinken dieses Bier auf dem Dach, das sie gerade gestrichen haben, und genießen das einfach. Morgan Freeman vor allem, der auch als Auferzähler da ist, der trinkt dann das Bier und sagt, er fühlt sich wie ein freier Mann. Er hat das Gefühl, dass sein eigenes Dach gestrichen zu haben. Man sieht einfach nur, wie er dieses Bier hält, einen Schluck trinkt und das so richtig genießt. Und das ist eine tolle Szene, weil man einfach den Gefangenen sieht, der seit 10 Jahren im Gefängnis sitzt und zum ersten Mal wieder Bier trinkt und der total glücklich ist. Okay. Da sehen wir den großen Unterschied zwischen uns beiden. Du hast auf Platz 1 die Verurteilten. Ich habe auf Platz 1 Duff Beer Simpsons. Okay. Yes. Duffman. Ich finde es großartig. Also Duff Beer ist wirklich die große Erfindung der letzten 20, ich weiß nicht, wie lange gibt es die Simpsons? Seit 30 Jahren? Nein, ich weiß es nicht. Seit über 30 Jahren. Ja. Seit 89 oder so, seit 35 Jahren. Es ist unglaublich. Aber findest du nicht auch, dass Duff Beer immer so aussieht, als ob es echt nicht gut schmecken würde? Nein, um Gottes Willen, das schmeckt auf gar keinen Fall. Und war es das Duff Beer, wo die Hunde drin schwimmen? Es gibt irgendwann mal eine Szene, wo jemand ein Bier trinkt und sagt, das hat so einen besonderen Geschmack, ich weiß nicht, was es ist. Und dann wird geschnitten zu der Brauerei und man sieht so einen Bottich in dem Hundeschwimmen. Und irgendjemand probiert das Bier und sagt, wir brauchen mehr Hunde. Oh, fuck. Ich habe noch eine Sache. Ja. Kennst du die Bilson Brewing Company? Sagt mir jetzt spontan nichts. Ja. Die kennen sehr, sehr viele, aber denen sagt es auch spontan nichts. Das ist eine Fake-Company, die für Filme gemacht wurde. Das heißt, wir haben einen Haufen Label von irgendwelchen Bierflaschen, wo natürlich nicht draufstehen soll, dass das Flensburger ist oder dass es Werner ist, also Wernesgrüne. Sondern sie brauchen eine Firma dafür. Und dann gibt es eine Firma, die so Props herstellt für Filme, unter anderem die Firma Bilson Brewing erfunden hat und dafür einen Haufen Label auf die Flaschen haut, die dann in Filmen zu sehen sind. Interessant. Finde ich total spannend. Ja, finde ich cool. Total geil. Die haben auch verschiedene Bierarten. Die haben dann Bilson Bier, Brockman Bier, FG Bier, Heisler Bier, Haberkern Bier, Penzburg Bier. Auch das braucht es. Und wahrscheinlich alles so ganz nah dran an dem Realen, damit es halt wie es aussehen soll. Ja. Und es gibt einen Haufen Filme, die ich jetzt alle vorlesen könnte, die aber vollkommen irrelevant sind, die diese Biersorten einfach in ihrem Film drin haben. Ewig lange Liste. Cool. Ja. Großartig. Und damit zurück in den Film und zur Hochzeit. Das war unsere Top 3. Ah, ja. Halleluja. Hallo. Ich mach ne Flaschbier auf. Heute wird geheiratet, worauf ich einen sauf. Warum kannst du diesen Song auswendig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin verstört. Ich hab zu viel, ich kann zu viel auswendig von diesem Film, befürchte ich. Vor allem ist es der Song, den ich in Jahren das erste Mal bei dir tatsächlich melodisch erkennen kann. Wahrscheinlich, weil er so einfach ist. Ja, weiß ich nicht. Nein, du hast schon andere Songs verkackt, wo ich gedacht hätte, die sind sehr einfach. Und dann liegen sie nach der Hochzeit im Bett und hauen sich aufs Ohr und der Film schließt mit dem schlechtesten Wortwitz aller Zeiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein bisschen charmant finde ich's. Nein. Ich finde die charmanteste Szene, in der Brösel vorkommt, da ist er am coolsten, weil da hat er tatsächlich ein Lächeln drauf, das zur Szene gehört. Ja. Sonst hat er ein Lächeln drauf, das sagt, ich gehöre nicht hierher. Ich gehe davon aus, dass sie wirklich Sex hatten, um dieses Lächeln zu erzeugen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, gut, das nehmen wir jetzt in den Kanon auf. Das kommt in den Wikipedia-Artikel. Was machen wir mit diesem Film? Ich meine, es ist ein Stück Kindheit, es ist ein Stück deutsche Kultur über wirklich viele, viele Jahre und er macht ja bis heute Werner Comics und ist immer auch wieder im Fernsehen, in irgendwelchen Talkshows und auch dort passt er nie so richtig rein. Ich finde, er wirkt viel sympathischer jetzt als in diesem Film und irgendwie komme ich nicht drum rum, als ihm einfach zu sagen, ja, Hut ab für das, was du geschafft hast, was du gemacht hast. Absolut, ich mag Brösel, ist ein total sympathischer Mensch. Und ich glaube, mit seinen Comics, die Comics kann ich irgendwie auch so würdigen, auch wenn es nicht mein Ding ist. Ja. Aber mit den Filmen hat er das offensichtlich gar nicht auf die Reihe gekriegt. Es gibt ja mehrere Fortsetzungen. Ja, 1999, Werner. 1996, Werner, das muss kesseln. Mhm. Da hatte ich, glaube ich, irgendwann mal den Anfang gesehen und dann ausgemacht, weil es so doof war. Okay. Als Jugendlicher. Na gut, als Jugendlicher findet man alles Mögliche doof. 1999, Werner, volles Rohr. Mhm. 2003, Werner, gekotzt wird später. 2011, Werner, eiskalt. Und mit sinkendem Kritikerlob, also beziehungsweise Kritikerlob gab es auch für den ersten Film. Nein. Aber es wird von Teil zu Teil schlimmer. Ja. Ich habe keinen von den Fortsetzungen sonst gesehen. Werner Eiskalt ist wohl der Einzige, der dann wieder das Konzept des ersten Films aufgreift, indem er Realfilm mit Zeichentrick mischt. Davor haben wir einfach Zeichentrick volle Länge vor uns. Ja. Ich glaube, man muss nicht unbedingt die Fortsetzungen sehen. Ich habe aber das Gefühl, dass das schon etwas ist, was man sich angucken sollte, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was das bedeutet hat in den 90ern. Anfang der 90er war das ein Riesending und wenn man das so ein bisschen verstehen will, auch so kulturhistorisch einfach für Deutschland, ist das durchaus etwas. Und es ist ja bis heute tatsächlich diese Gruppe von Menschen, die das damals toll fanden, gibt's bis heute. Ja. Und die gibt's auch in allen Alterssegmenten noch heute, weil das tatsächlich etwas irgendwie Universelles anspricht unter einem bestimmten Menschenschlag, der so Handwerker geworden ist. Ich wollte gerade sagen, jetzt rede weiter, ohne versnobbt zu klingen. Ja, nee, also auch tatsächlich, wenn ich in diesem, ich war in diesen Kreisen teilweise so Zaungast und fand's immer sympathisch und immer natürlich, schön. Natürlich, auf jeden Fall. Und ich habe mich immer gefreut und ich habe mich über die Ehrlichkeit und Offenheit dieser Menschen total gefreut. Absolut. Ich fand's wirklich schön. Und dieser Film geht da in eine Kerbe rein, weswegen ich so viel mit diesem Film auch verbinde und diesen Film auch total schön finde. Natürlich tut das nicht Not, dass dieser Film nach der ersten Szene schon abwärts geht. Das ist ein bisschen schade, weil es einfach filmisch dann nicht mehr so gut funktioniert. Aber der Humor und die mir sind die Fäkalsachen nicht so nahe, aber trotzdem ist es menschlich und irgendwie immer sympathisch. Ich mag das. Ich glaube, viel, was das Mögen mit dem Mögen dieses Filmes zusammenhängt, egal von wem, hat mit Nostalgie zu tun. Ja. Ich würde mal einfach sagen, die Leute, von denen du gerade geredet hast und die Werner-Fans generell haben was Besseres verdient. Was? Ich finde, der Film ist wirklich ein Beispiel dafür, was ein ein gutes Beispiel dafür, was in den 90ern im deutschen Kino schiefgelaufen ist. Gerade im Bereich Komödie. Und es ist so, es wird nicht besser, wenn ich es öfter sehe. Okay. Ich mag Brösel total. Brösel ist cool. Ich mag das Konzept, Werner. Ich finde auch einige Zeichentricksegmente echt ganz geil in diesem Film. Hm. Aber wenn ich den Film als Ganzes betrachte, ist das schon ziemlicher Schrott. Vielleicht muss man den Film... Tut mir leid, dass ich jetzt so der Cringe bin, aber... Vielleicht, ja, ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich das Wort immer falsch ausspreche. Onomatopoesie. Ja. Das siehst du hier auf der Flasche zum Beispiel mit Fump. Also es sind ein Haufen Wörter, die erfunden werden, um ein Geräusch darzustellen. Und es gibt in diesem Comic ganz, ganz, ganz viel. Und es gibt sowohl im Originalcomic als auch in der Verfilmung ganz, ganz viel. Dieser nordische Akzent macht wahnsinnig viel Sympathien auf. Und deswegen stehe ich den Film trotz seiner ganzen Probleme und Schwierigkeiten durch. Und natürlich ist mir tatsächlich zwischendurch langweilig, wie dir auch. Das tut mir auch wahnsinnig leid dann. Es ist toll gezeichnet. Ich mag das Onomatopoetische, bin ich bei dir, ist auch cool. Wie hast du dieses Wort jetzt einfach so, ohne nochmal Luft zu holen, geschafft? Für sowas habe ich 6 Jahre Germanistik studiert, um das Wort aussprechen zu können. Es war 2 Semester lang Hauptthema. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 90% sind durch die Prüfung gefallen. Und zwar wie? Fump. Die Zeichnungen sind geil, die Sprache ist cool. Tatsächlich, ich mag total den nordischen Dialekt. Ich finde, der ist total cool eingesetzt in dem Film. Das ist alles sympathisch, aber das Ganze. Und es gibt immer wieder Szenen, die auch witzig sind, die Spaß machen. Aber wenn ich das Ganze betrachte, habe ich das Gefühl, boah, ist das schade. Oh. Sorry, tut mir echt leid. Na gut, dann bleibt mir nur noch eins. Ich gucke mal noch mal kurz in die Flasche, wie spät das ist. Es ist schon so spät, dass wir aufhören sollten. Plor, ich danke dir, dass du diesen Film geguckt hast und dass du dir noch alle Fortsetzungen anschauen wirst. Und dass du einen Blick in meine Kindheit und deine Kindheit offensichtlich auch wieder zurückgemacht hast. Und wir wissen, dass es geht. Wir wissen, dass es geht, weil der Marktplatz wirklich großartig ist. Das ist die Stelle, an der ich mich bei Johannes bedanke für den Filmvorschlag und euch verabschiede. Tschüss. Das war jetzt so richtig so, ich muss das jetzt noch. Es steht auf unserer Agenda, ich muss mich jetzt noch bedanken, obwohl ich den Film total scheiße fand. Gut, na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Werner, die Russen sind da. Werner, ich will nach Hause. Zur Ankündigung möchte ich gerne nochmal ein Zitat loswerden. Bitte. Brösel war ja nun während des Mauerfalls damit beschäftigt, diesen Film zu schreiben. Und erzählt, wie er rauskommt aus seinem Haus mit getaner Arbeit. Fertig war dienstags. Ich ging raus, guckte mich erstmal um. Nach all der Zeit, die Mauer war weg. Der Sozialismus war weg. Honecker war auch weg. Aber mein Bock war noch da. In diesem Sinne habe ich noch Bock auf was Neues. Was gibt's denn nächste Woche? Ah, schön. Brösel ist wirklich ein sehr sympathischer Mensch. Ja. Das können wir auf jeden Fall festhalten zum Abschluss dieser Episode. Wir bleiben beim Trickfilm. Wir bleiben bei der Mischung Trick und Realfilm. Ja. Aber ich brauche ein kulturelles Gegengewicht. Ein kulturelles... Deswegen gibt's nächste Woche Hochkultur. Oh. Ich möchte mit dir zum Golden Age des Disney-Trickfilms wandern. Wir haben ja schon Silver Age gemacht mit dem 101 Dalmatinern. Ja. Und ich würde gerne einen der großen Klassiker aus dem Disney Golden Age nehmen. Und zwar... Snow White. Nein! Fantasia. Hochkultur. Noch mehr Hochkultur als Snow White. Und ich bin total gespannt. Okay. Das ist auch so ein Kindheitsding, oder? Sind wir jetzt in unseren Kindheitswochen? Ich glaube schon. Wir sind so ein bisschen in Nostalgiewochen. Und ich habe den wirklich ewig nicht mehr gesehen. Und ja, ich auch nicht. Ich habe auch nicht so viele Erinnerungen dran und ich bin total gespannt, wie ich den 80 Jahre später, nachdem er produziert wurde, wahrnehme und ob der heute überhaupt noch funktioniert. Aber er ist natürlich so ein Muss-man-sehen-Film, so grundsätzlich, weil er einfach zum großen Kanon gehört des Zeichentrickfilms. Ja. und ich bin gespannt, ob er das erfüllen kann. Ja, es ist wirklich so verschwommene Erinnerungen daran. Ich erinnere mich vor allem an Mickey Mouse, wie er den Zauberlehrling gibt, weil das große Ding ist. Das ist das große Ding, genau. Und drumherum passiert noch sehr viel mehr. Es ist ein ziemlich langer Film, glaube ich. Und, ja. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Lass uns mal gucken. Okay, cool. Vielen Dank. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dahin. Und guckt euch den Film auch an, weil es macht am meisten Spaß, bei uns zuzuhören, wenn man den Film gesehen hat, über den wir reden. Ja. Okay. Euch eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.